Ja. Ich kenne euch Brüder. Werte Vorstandskollegen, liebe Vereinskameraden und Radinnen, vor allem aber meine liebe Sportsjugend. Ihr habt ja alle gemerkt, dass wir der heutige Versammlung ein bisschen vorverlegt haben, damit auch unsere Junioren einmal beiwohnen können bei diesem so wichtigen heutigen Thema Olympia. Nicht nur gibt es ja einige, die haben schon gesagt, ach, das hat doch alles noch Zeit. Aber ich sage euch, es ist die höchste Eisenbahn. Und deshalb hat auch mein heutiges Thema den Titel Moskau steht vor der Tür. Ja, ich will jetzt nicht auf alte Wunden rumreiten. Aber wie ihr alle selber wisst, ist unser Verein schon damals in Tokio nicht dabei gewesen. Mexiko musste auch ohne uns stattfinden, denn die Delegation, die wir nach München geschickt hatten, wenn auch nur als Zuschauer, ich meine, die sind ja inzwischen alle gefeuert, die Brüder, deshalb kann ich das mal hier öffentlich 100%ig wissen, tun wir nur, dass sie in München Hauptbahnhof angekommen sind. Das steht in einem Protokoll von der Bahnpolizei. Weil der Jupka Pelzig noch eigenhändig aus dem einlaufenden Sonderzug rausgefallen war. Stockbesoffen. Nee, aber ja, was dann weiter mit die vereinseitig zugeschusterte Reisekasse passiert ist in diesem Sünden-Schwabilon. Ich meine, ich kann es mir denken, aber ich werde mich hüten. Und dann kam Montreal. Herrschaften, ich habe immer wieder beim Olympischen Komitee angerufen. Abends nach 10, dass es nicht so teuer kam. Die Herrschaften mitgeteilt, dass wir von Schluck auf 07 jederzeit bereitstehen, uns in Glied der Nationalmannschaft einzureihen und unsere Höchstleistungen steigen zu lassen. Und ihr werdet euch erinnern, hier in diesem Saal bin ich vor euch hingetreten, hab euch die Chancen hingewiesen, hab gesagt, der Flugschein nach Kanada wird mit Schweiß und Tränen gepflastert sein und auch mit Muskelkater. Ja, aber wir können ihn schaffen, wenn wir endlich diese verdammte vereinsmäßige Sauferei aufhören und mit dem Sport wieder anfangen. Und dann ist unser leider viel zu früh verstorbenes Ehrenmitglied. Ach, ich sehne noch vor mir, der gute alte Metzgermeister Juste Fitz, wie wir hier auf dieser Bühne gewuchtet kam. Ich hat jeden Athleten unter euch, der für Olympia üben wollte, ein Viertelfund Gehacktes versprochen. Bettenhaus habe, dann haben ein Dutzend von Tiertücher spendiert für zum Trockenreiben. Ja, Drogerie Blättermann, sogar 10 Kilo Blutreinigungstee. Ja, die stehen heute noch im Geräteraum hinter der Talkumkiste. Weil alle Opferbereitschaft unserer Gönner ist damals abgeprallt an euren verfluchten Phlegmatismus. Ja, Herrschaft, und so eine Goldmedaille ist keine reife Pflaume, die einen von alleine auf den Kopf hält. Sondern da muss man schon mal selber in den Baum des Ruhmes hinaufklettern. Von Ast zu Ast die Beste der Welt niederkämpfen, bis man schließlich mit letzter Hingabe den Sieges... wie heißt jetzt, dieses olympische Gewürz, was sonst immer an Sauerkraut kommt, Lorbeer, den Siegeslorbeer, bis man sich den da vom Baume, wie gesagt, naja, aber jetzt mal mit beide Beine rein im Praktischen. Wie kommt ihr nun am schönsten nach Moskau? Nicht, da geht ihr erstmal bei einem Doktor hin, aber nicht gleich beim Besten oder Erstbesten, sondern ich habe da eine Liste von Leuten, die sowas auch für Minderjährige verschreiben tun. Das müsst ihr dann, wie auf der Packung steht, dreimal täglich. Und zwar sind das diese Anabolisika. Und die haben die Angewohnheit, wenn man sie schluckt, dass dann sofort herrliche Muskeln sprießen tun, überall am ganzen Körper. Ja, da müsst ihr so vorstellen, wie so eine Art Kunstdünger für den menschlichen Organismus. Oder auch wie eine von diesen modernen Schweinemästereien. Und da kriegen die Kälber so Zeug da auch von Tierarzt direkt mit der Spritze im Hintern. Ne, für die Hausfrau, da die schönere Filets durchkriegt. Möglichst helles Fleisch. Deshalb dürfen die Kälber auch nie im Freien an der Sonne. Aber sowas ist vorläufig für Sportler noch keine Vorschrift. Nun, wenn euch diese herrlichen Muskeln gewachsen sind, mich wird euch eine zweite wichtige Entscheidung abverlangt, nämlich ob ihr nun als Junge oder als Mädchen nach Moskau wollt. Naja, wenn heutzutage ein Junge sowieso lange Haare hat, nicht, also ist auch mit Bartwuchs noch ein bisschen hinterm Mond, der hat natürlich als Damenschwimmer auch dann noch Chancen, wenn er gar nicht bei der allerschnellsten Truppe gehört. Deshalb, wer für interessiert, bei mir melden, gebe ich euch die Adresse von einem Arzt, der was für einen Busen verschreibt. Nun, das Training selber, Herrschaften, ist natürlich kein Zuckerlecken. Ohne Fleiß kein Preis, ohne Malesse keine Medaille. Und wenn euch mal der Mut verlassen sollte, nicht, die Nerven wollen euch stiften gehen, wenn ihr morgens immer schon um 5 Uhr um Wald pesen müsst, statt schön auspennen wie die anderen, nicht, dann müsst ihr euch immer diese ideale Verdienstmöglichkeiten vor Augen halten, was man als Goldmedaillengewinner hinterher kriegt. Wie von Schlagersänger über Memoiren, Dichter, Reklame für Unterwäsche oder Armbanduhren bis hin zum Filmstar lacht er sich doch dann lebenslänglich in sein olympisches Fäustchen. Ja, es gibt auch Athleten, die kriegen eine von diesen neumodischen Blumen, nicht, was in der Illustrierten immer hinten der Hausarzt rät, Neurosen heißen die. Ja. Die tun dann durchdrehen, ne, mit Weinkrämpfe, Asthma, Schüttelfrost, also Sachen. Und dann ist ja natürlich immer gleich die Sportbegeisterung von uns Funktionäre schuld. Ja, aber das will ich heute hier mal auch vorzeugen. Keiner von euch wird dazu gezwungen. Nur wenn ihr damit anfangt, dann kommt doch nicht gleich mit jeder abgerissene Achillesferse bei der Deutschen Sporthilfe angeschissen. Ach, die haben Wichtigeres zu tun. Ja, die müssen von jeder Sondermarke der Zuschläge einsammeln. Nee, für das ihr anständige Trainingshose kriegt, seid ihr doch in Moskau, Russland, wisst ihr auch euch äußerlich was darstellen als Dingens, als freier Westen. So, da wird ja an uns sportliche Kanaken immer wieder eine besonders dusselige Frage gestellt. Warum finden so Olympische Spiele überhaupt noch statt? Da muss ich euch ja sagen, Spiele ist ja nur schon mal gut, weil wenn man einen Boxer fragen würde, warum er ausgerechnet beim Spielen ohnmächtig geworden ist, täte einem wahrscheinlich gleich in die Fresse hauen. Naja, also mit Spielen haben die Spiele ja sowieso nichts zu tun. Aber warum finden sie dann statt? Wegen Gewinnen, denkst du, mein Lieber. Gewinnen ist eine hundertprozentige olympische Nebensache. Dann werden dir sämtliche Athleten bescheinigen, die jemals verloren haben. Nicht, sondern das Dabeisein ist das Wichtigste. Nicht, besonders auch für uns Funktionäre und Betreuer. Kann man ja auch verstehen. Ne? Wie sonst sollte wohl so ein Masseur jemals für lau nach Moskau kommen, wenn der sich nicht an den Spitzensportler ihre Warenkämpfe festhalten könnte. Nein, die Spiele finden statt, weil sie eine uralte Angewohnheit von den Griechen waren. Nicht, die schon vor tausende Jahren, nicht, haben die sich schon nackig ausgezogen. Ja, da mussten die, weil damals gab noch kein Adidas. Puma auch nicht. Nee, musste schon mal einen Schwebebalken in der Hand davor halten. Ne, für dass der Geist da seinen Spaß dran hatte. Der berühmte olympische Geist. Na, den dürft ihr euch jetzt aber auch nicht etwa als so ein Gespenst vorstellen, dass da vielleicht in Nachthemd neben den Lord Killermann auf der Ehrentribüne rumhockt.